Schluss auf jeden Mittag in der Himmelsstube nebenan. Sie wird ausgestellt, bevor sie laut zehrt. Man kommt nicht lange, man schluckt es runter, weil er mag doch kämpfen und kämpfen und kämpfen. Politik ist Mediensache. Sie reden und zerreden. Man macht Kreuze und weiß nicht recht, wohin oder verreden. Oder warum? Man hofft mal, dass es richtig ist. Ja, richtig ist. Unsere Schuhe sind verschlafen in einem Bette irgendwo. 1, 2 Jahre, bevor sie sterben. Wir denken an gestern und lassen sie ruhen. Sollen sie noch schlafen und schlafen?